So beginnt sie die rasende, schmerzliche Leidenschaft zwischen der Studentin Anastasia und dem reichen Schönling Christian Grey im Roman Shades of Grey, der heute auf Deutsch erscheint. 15 Millionen vornehmliche Leserinnen in der englischsprachigen Welt wollten dieses erotische Buch lesen. Es ist der spektakulärste literarische Erfolg seit Harry Potter, kann man sagen. Ich bin jetzt verbunden mit Barbara Finken. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, hat sich in ihren Schriften mehrfach mit Pornografie und Erotik beschäftigt. Guten Tag, Frau Finken. Guten Tag. Ein erotischer Roman, der sich zunächst nur als E-Book in der elektronischen Fassung verbreitete, sich dann herumsprach, ja, wie ein Lauffeuer quer durch die angelsächsische Welt und jetzt alle Verkaufsrekorde schlägt. Man ist ja eigentlich verblüfft, Frau Finken, dass in unserer visuell durchsexualisierten Welt plötzlich ein literarisches Werk solcher Art triumphiert. Erstaunt Sie das auch? Nee, das erstaunt mich nicht, weil es die ganze Bahnhofsliteratur, also was wir immer so als Schundliteratur bezeichnen, Julia-Romane, Groschen-Romane, das ist eigentlich das, was ich als Vorläufer dafür sehe. Und man sagt ja immer, und das stimmt vielleicht auch, dass Frauen diese Romane lesen und Männer eher sehen wollen. Also das ist praktisch nach den Geschlechtern, die Frauen eher lesen und die Männer eher sehen. Also, und die haben ja auch sehr, sehr hohe Auflagen. Also insofern erstaunt mich das eigentlich nicht wirklich. Welche Form, welches Strickmuster einer erotischen Erzählung wird uns hier geboten? Es ist eigentlich die älteste aller Geschichten. Der Prinz trifft auf das Aschenputtel und das Aschenputtel verliebt sich in den Prinz, der Prinz in das Aschenputtel. Und das ist dann so also eine Neuauflage dieses Märchens, wenn Sie so wollen, mit einer sozialen Aufstiegsgeschichte, die ja auch ganz stark ist, also so eine Art Pretty Woman-Geschichte, die jetzt hier gepfeffert wird mit einer Prise Sadomasochismus. In dem Buch werden ja etliche literarische Anspielungen gemacht. Anastasia liest gern britische Klassiker, Tess of the D'Urbervilles von Thomas Hardy, wo die Heldin ja auch einen harten, grausamen Mann trifft. Jane Austen wird genannt. Es wetterleuchtet sogar der Urahn des modernen Liebesromans Samuel Richardson mit Pamela. Es war eine Geschichte ja eines vom Master sexuell bedrängten Dienstmädchen, 1740 erschienen und damals eine europaweite Sensation. Steht Shades of Grey auch in dieser doch ja ehrwürdigen Tradition? Also ich würde Shades of Grey ganz stark in der Pamela, mehr in der Pamela als in der Tess of the D'Urbervilles Tradition sehen, weil die Pamela-Tradition ja eigentlich, das ist der Anfang, können Sie sagen, des Liebes, aber vor allen Dingen des bürgerlichen Eheromans. Und die Heldin bewahrt ihre Unschuld und bekehrt den aristokratischen Libertin zum besten Ehemann. Ja, sie macht eine wunderbare Partie, der heiratet nämlich Gott sei Dank keine libertine Aristokratin, sondern der heiratet dann dieses tugendhafte bürgerliche Dienstmädchen und wird dadurch zum Ehemann des Jahrtausends, wenn Sie so wollen, bekehrt. Und genau eigentlich in dieser Tradition der Unschuld, die Anastasia ja auch ist, die sich allerdings modern natürlich mit dem Steven und mit seinen grauen Augen einlässt. Aber letzten Endes, also eine Aufstiegsgeschichte oder das Versprechen einer Aufstiegsgeschichte, bloß dass das Sexmoment hier jetzt ein bisschen anders gelagert ist. Man kann sagen, Pamela ist so sexy, weil sie dauernd widersteht und dieses hier ist so sexy, weil sie eben dieses Tabu in den Sadomasochismus bricht, ne? Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken über den Sensationserfolg, den erotischen Roman Shades of Grey. Der Lackmustest jedes erotischen Romans, Frau Finken, ist die Schilderung der Sexualität. Wie erotisch oder wie pornografisch ist hier Shades of Grey? Also wenn Sie mich als Literaturwissenschaftlerin fragen, kann man das überhaupt nicht mit, sagen wir mal, interessanten pornografischen Büchern vergleichen. Eines der besten ist natürlich immer noch die Geschichte der O, aber auch Jean de Berg, das Bild. Also in Frankreich gibt es da ja wirklich ganz, wirklich fantastische Texte. Ich finde diesen Text total schlecht und diese ewigen grauen Augen und dieses ewige Ziehen im Unterleib. Also ich finde das einfach fürchterlich schlecht geschrieben. Und auch die sexuelle Darstellung sozusagen dann auch klischeehaft oder klischeehaft überhaupt nicht sexy. Und überhaupt nicht, ich finde das überhaupt nicht interessant. Nee, wirklich nicht. Sehr klischeehaft, ja, genau. Ja, nun, da lachen Sie als Frau und so. Das heißt, Sie haben überhaupt kein Ziehen irgendwo verspürt. Und das ist ja so wahnsinnig repetitiv. Also man lacht eigentlich eher, finde ich. Ja, man denkt, oh mein Gott. Ja. Nun gut, aber es muss ja doch wirklich also so Millionen von Frauen also richtig irgendwie angeturnt haben. Aber ich meine, ja, ja, sagen Sie. Ich finde das ganz interessant, weil man hat ja auch Mama-Porn gesagt. Mhm. Und es ist ja auch diese eigenartige Hypothese aufgekommen, dass das Buch ein Gegengewicht gegen ein zu stark werden der Frauen im Beruf gewesen wäre und in Wirklichkeit die Rückseite sozusagen dieser Erstarkung eigentlich diese Unterwerfungsfantasien dann sind. Ne? Das war irgendwie eine der Thesen, die den Erfolg des Buches erklären sollten. Aber ich denke, dass es wirklich genau das Gegenteil ist und eigentlich zeigt, wie noch verkrustet oder reaktionär die Geschlechtsstrukturen noch sind, weil das ja gerade keine Emanzipationsgeschichte ist, ja? Es wirkt ja merkwürdig konservativ, aber ich möchte nochmal so auf den Tabubruch kommen, den Sie vorhin auch angesprochen haben, Frau Finken. Also der Tabubruch Erotscherliteratur früherer Jahrhunderte war allein schon die Darstellung von Sexualität. Ich meine, der Tabubruch unserer Zeit, könnte man ja sagen, ist die Erzählung weiblicher Fantasien von Gewalt. Die Rezeption etwa der Geschichte der O, Sie haben das Buch auch schon erwähnt, hat sich mit einem Schlag gedreht, als bekannt wurde, dass der Roman nicht von einem Roman, einem potenziellen Vergewaltiger und Sadisten, sondern von einer Frau, einer seriösen französischen Intellektuellen geschrieben wurde. Mhm. Jetzt haben wir mit Shades of Grey wieder eine weibliche Autorin, die also lustvoll diesen Aspekt von Dominanz, Unterwerfung, Schmerz und Liebe durchspielt. Ist Shades of Grey dann eine Art moderner Tabubruch? Nein, weil in diesem Roman, also wenn Sie zum Beispiel das gerade mit der Geschichte der O vergleichen, die Geschichte der O geht ja ganz schrecklich aus. Diese Heldin, die sich diesen sehr harten, auch bis ins Fleisch erlittenen Verwundungen hingibt, endet ja am Ende als ein merkwürdiges Wesen zwischen Tier und Mensch. Hier hingegen ist das ja eingebettet, ist dieser Tabubruch ja völlig eingebettet, erstens gebunden an den Willen dieser Frau, der ist also ganz, man kann sagen, an juristische Normen, die ja im amerikanischen Sex immer so total wichtig sind, consenting adults, ja, das ist ja irgendwie auch an jeder Ecke zweimal betont, zum einen. Jeder muss zustimmen. Jeder muss zustimmen, man muss erwachsen sein, um zustimmen zu können. Ja? Und das andere ist, das ist ja doch eben, wie Sie schon gesagt haben, auch in Pretty Woman, ja eigentlich an diese Aufstiegsgeschichte oder Pamela-Geschichte, ja im Prinzip an diese soziale Aufstiegsgeschichte darin aufgeht. All diese Momente sind in der französischen Literatur, also weder bei Jean de Berg noch bei Pauline Reage absolut nicht gegeben. Also vom feministisch-emanzipatorischen Standpunkt aus gesehen, ist das Buch eigentlich dann rein konservativ, ja, wenn nicht gar reaktionär. Ich würde sagen, ja, weil es einfach es ist eine Neuauflage des Pamela-Plottes mit ein bisschen Pfeffer drin. Obwohl, ich weiß auch nicht, ob das wirklich, der ist irgendwie schon alt gemahlen, würde ich sagen. Der erste Band ist jetzt auf Deutsch erschienen, zwei weitere werden folgengroß angekündigt. Ich mutmaße mal, dass Sie, Frau Finken, nicht so richtig heiß auf die Fortsetzung sind. Ja, nicht wirklich, nein. Der größte Bucherfolg seit Harry Potter. Eine lachende Barbara Finken im Hintergrund. Der Roman Shades of Grey von E.L. James, der erste Band, ist jetzt auf Deutsch erschienen, offiziell. Barbara Finken hat für uns das Phänomen eingeschätzt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Finken. Vielen Dank.